meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot, meine Rot, meine Scheine sind rot. Ich hab Geld auf der Bank, deshalb lutschen willst du Schwanz. Hab das Money und die Guns, shoppe Prada, denn ich ganz. Und ich geb den Fick nicht, sende die Brickets für den Cashflow. Und wenn du meine Shikes follows, gebe ich dir Cash. Oh, weed am Smoken, lean am Slippen, flyer als Ryanair. Bring dich um und werde vor Gericht niemals erscheinen. Er jette jede Week zu Konzerten in ne andere City. Bitches wollen Sex und ich bin pretty wie P. Diddy. So wie Philly braucht es nein, Schatz, Note, um mich down zu getten. Ich smoke Zigaretten, Fingers lass mit Joghurtten. Wie was Specken sind sie wet, denn ich bin der Swagger Mac. Meine Gun nach Blätter Tat und im Blatt ist Loud Pack. Ich sage laut Swag, Swag und ich drücke ab. Du hast Angst vor mir, weil du keinen Rücken hast. Ich sag gute Nacht, doch ich mein nicht gute Nacht, weil ich drücke ab, Bitch, und du den Lubitz machst.